Angela Merkel antwortet, dass ihr Schröders Angebot nicht ausreicht. Dass es um den Niedriglohnsektor gehen müsse, der ausgebaut werden solle, nicht nur um die Steuersenkungen. Edmund Stoiber will ebenfalls, dass mies bezahlte Arbeit unbedingt in Deutschland bleibt. Und Guido Westerwelle fügt hinzu, es ist immer besser, Arbeit zu haben, selbst wenn sie von Sozialhilfe begleitet wird, als in Abhängigkeit von Sozialhilfe zu leben. Logisch betrachtet ergibt das natürlich keinen Sinn. Denn wer Sozialhilfe bekommt, der ist abhängig davon, ob er nun arbeitet oder nicht. Aber all diese Blockaden der Opposition setzen Schröder trotzdem unter Druck. Um 19.22 Uhr schickt der Vorsitzende Henning Scherf die Streitenden zum Essen in den Raum 2.051. Danach soll es eine kleine Entscheiderrunde geben, in der nur Parteivorsitzende sitzen. Erst um 3.22 Uhr am 15. Dezember, mitten in der Nacht also, wird die Sitzung weitergeführt. Scherf bittet die Verhandlungsführer um einen Ergebnisbericht und darum, dass sie dann gemeinsam vor die Presse gehen, damit das von den Journalisten auch kapiert wird. Schröder beginnt: Ich hoffe, ich bekomme es einigermaßen voreinander. Er hat seine Steuersenkungen bekommen, wenn auch etwas weniger. Die Klausel bei Hartz IV, nach der die Kommunen sich die Verantwortung für ihre Langzeitarbeitslosen holen dürfen, ist beschlossen. Die Kündigungsfristen wurden noch einmal verlängert und die Regierung will gemeinsam mit den Ländern eine Arbeitsgruppe gründen, die schaut, wo sich bei der Jugendhilfe Geld einsparen lässt. Danach beschließt der Vermittlungsausschuss innerhalb von ein paar Minuten noch die Tabaksteuer und die Handwerksordnung. Mit Zurufen wie auf einem Basar.